ganzen Sommer hat man nichts anderes gespielt. Oh, oh, sie spielen mein Lied. Oh ja, sie spielen mein Lied. Und weil man mein Lied hier spielt, machen alle Leute sch, sch, sch. Der Zauber der Worte spinnt seinen Klang durch den Raum. Und keiner will tanzen, weil alle in Trance sind und starren wie verhext und hören nur meinen Text. Und alle hören sie zu, die Zeilen singt ein Gedicht und jedes Wort spricht für sich. Ja, ich bin stolz, denn das ist mein Lied. So bin ich und so will ich sein. Ich sag's mal spezifisch, der Ort ist riesig. Sie spielen noch immer mein Lied. Jetzt ist kaum mehr als 2 Jahre her, als Leon sprach, ist Liebe nicht schön. Wer ahnte da, ist Liebe nicht schön, hielt sich wochenlang unter den heißesten Zähnen. Oh Mann, wie sehr ich mich freu, doch leider geht's gleich vorbei. Ich hoffe, sie spielen's nochmal und nochmal, sie werden spielen. Oh, ich kann spielen, sie werden spielen, mein Sie spielen mein Lied. Ich hoffe, sie spielen's nochmal und nochmal. Sie werden spielen.